Erster Samuel nahm eine Ölflasche und goss das Öl über Sauls Kopf. Dann küsste er ihn und sagte, Jahwe hat dich zum Fürsten über sein Volk Israel gesalbt, damit du über sie herrschst und sie von ihren Feinden befreist. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Jahwe dich zum Fürsten über sein Erbe gesalbt hat. Zweiter, wenn du heute von mir weggehst, wirst du am Grab der Rahel an der Grenze von Benjamin zwei Männer treffen. Sie werden dir sagen, die Eselinnen, die du gesucht hast, sind gefunden worden. Aber dein Vater denkt nicht mehr an die Eselinnen, sondern macht sich Sorgen um euch und fragt, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Dritter, wenn du von dort weitergehst und zur Eiche Tabor kommst, werden dir drei Männer begegnen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei Ziegenböcke, einer drei Brote und einer einen Schlauch Wein. Vierter, sie werden dich grüßen und dir zwei Brote geben, diese sollst du von ihnen annehmen. Fünfter, danach kommst du nach Gibea Gottes, wo die Säule der Philister steht. Wenn du dort in die Stadt kommst, wirst du eine Gruppe Propheten treffen, die von der Opferstätte herabkommen. Sie werden Harfe, Pauke, Flöte und Zither spielen und dabei in prophetischer Begeisterung sein. Sechster, dann wird der Geist Jahwes über dich kommen, sodass du wie sie in prophetische Begeisterung gerätst und dich in einen anderen Menschen verwandelst. Siebter, wenn du diese Zeichen siehst, dann tu, was sich dir bietet, denn Gott ist mit dir. Achter, geh vor mir nach Gilgal hinab. Ich werde dann zu dir kommen, um Brandopfer und Heilsopfer darzubringen. Warte sieben Tage, bis ich komme und dir sage, was du tun sollst. Neunter, als Saul sich umdrehte, um von Samuel wegzugehen, veränderte Gott sein Inneres, und alle genannten Zeichen trafen an diesem Tag ein. Zehnter, als sie nach Gibea kamen, traf er eine Gruppe Propheten. Der Geist Gottes kam über ihn, so dass er sich mitten unter ihnen wie ein Verzückter verhielt. Elfter, als alle, die ihn von früher kannten, sahen, wie er sich wie die anderen Propheten verzückt verhielt, fragten die Leute einander, was ist mit dem Sohn des Kisch passiert? Gehört Saul denn auch zu den Propheten? Zwölfter, ein Mann von dort sagte, aber wer ist denn ihr Vater? Daraus entstand das Sprichwort, gehört Saul denn auch zu den Propheten? Dreizehnter, als seine prophetische Erregung vorbei war, ging er nach Hause. Vierzehnter, Sauls Vetter fragte ihn und seinen Knecht, wohin seid ihr gegangen? Saul antwortete, wir haben die Eselinnen gesucht. Als wir sie nirgends fanden, gingen wir zu Samuel. Fünfzehnter, da sagte Sauls Vetter, erzähl mir doch, was Samuel zu euch gesagt hat. Sechzehnter, Saul antwortete seinem Vetter, er hat uns gesagt, dass die Eselinnen gefunden wurden. Aber was Samuel über das Königtum gesagt hatte, das verriet er ihm nicht. Siebzehnter, dann rief Samuel das Volk in Mizpah zu Jahwe zusammen. Achtzehnter, er sagte zu den Israeliten, so spricht Jahwe, der Gott Israels, ich habe Israel aus Ägypten geführt und euch aus der Gewalt der Ägypter und aller Königreiche gerettet, die euch bedrängten. 19. Aber ihr habt jetzt euren Gott abgelehnt, der euch in all euren Nöten und Schwierigkeiten geholfen hat. Ihr habt gesagt, nein, wir wollen einen König über uns. Nun, stellt euch vor Jahwe auf, nach Stämmen und Tausendschaften. 20. Danach ließ Samuel alle Stämme Israels vortreten, und der Stamm Benjamin wurde ausgewählt. 21. Dann ließ er den Stamm Benjamin nach Familien vortreten, und die Familie der Matriter wurde ausgewählt. Danach ließ er die Familie der Matriter Mann für Mann vortreten, und Saul, der Sohn des Kisch, wurde ausgewählt. Aber als man ihn suchte, war er nicht zu finden. 22. Da fragten sie noch einmal Jahwe, ist der Mann überhaupt hierher gekommen? Jahwe antwortete, ja, er versteckt sich beim Gepäck. 23. Sie liefen hin und holten ihn von dort. Als er mitten unter das Volk trat, war er einen Kopf größer als alle anderen im Volk. 24. Dann sagte Samuel zum ganzen Volk, habt ihr gesehen, dass niemand im ganzen Volk dem gleicht, den Jahwe ausgewählt hat? Da rief das ganze Volk, es lebe der König. 25. Danach erklärte Samuel dem Volk die Rechte des Königtums, schrieb sie in ein Buch und legte es vor Jahwe nieder. Dann entließ Samuel das ganze Volk, jeden in seine Heimat. 26. Auch Saul ging nach Hause nach Gibea. Tapfere Männer, deren Herzen Gott berührt hatte, begleiteten ihn. 27. Aber einige schlechte Männer sagten, was kann uns dieser Mann helfen? Sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk.